Trigger, da weißt du wohin, ey. Ich sag ja immer wieder, die Nutten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Die sind raffiniert, die anderen lassen sich so ficken und dann verlieben die sich, die sind so blöd. Dann verlieben die sich, oh, das ist er, das ist mein Traummann, der ist so geil. Oh, der ist so schön, oh, das war so ein schöner Abend, das war so romantisch. Alles abgefuckte Fotzen, hängen geblieben. Seid mir nicht böse und dann gehen sie fremd, ich weiß es doch. Ich hab schon so viele Weiber gefickt, die einen Freund hatten. Ich bin der letzte Motherfucker, Mütter gefickt, die Kinder haben, Alter. Die sind so lächerlich, die sind so bescheuert, die Weiber. Die ficken von einem zum anderen und da holen die sich die Seuche. Da müssen wir aufpassen, wir müssen uns die Gummis anziehen, ich schwör's euch. Tut mir eingefallen, fickt ja nicht ohne Gummi. Die sind die verhurten Schlampen, Alter, glaub mir, sie nehmen doch jeden Schwanz in den Mund. Jeden Schwanz in mir verhüten, ja? Ich weiß nicht, ob ihr Fotzenlecker seid, Mann. Jeder hat meine Fotze geleckt. Ja? Ich bin aber kein chronischer Fotzenlecker. Ich fick richtig gerne. Ficken, das ist es. Schön die Alte weghauen. Bam, bam, bam. Schläge muss geben. Der Arsch muss klatschen. Die Eier müssen schön unten an die Fotze dran klatschen, Alter. Schön flatsch, flatsch, flatsch. Schläge muss geben. Das ist geil, die Fotzen auf, wenn's da ohne klatscht in die schönen Fotzenpürze. Das heißt, man lasst Dampf ab. Ah, da schämen sie sich, weil sie den so schön unten die Luft reingepresst kriegen, die Fotzen, Alter. Ohne Spaß, Alter. Dann machen sie dann noch rum. Oh, das war mir aber peinlich. Aber wenn sie schön durchgefickt werden, das ist denen nicht peinlich. Aber wenn sie dann schön aus der Fotze purzen, so. Oh, das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen, bis zu den Eiern, das ist denen nicht peinlich. Schön abschlucken, die Fotzen, ne? Ach, das schmeckt so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ja, so sind die abgefuckten Fotzen. Und da wollen die mir, was ich soll, asozial sein, weil ich das erzähle. Das ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch auch ficken, wenn sie ihre Tage haben, die Huren. Die lassen sich ficken. Wie oft haben schon eine Alte gefickt, mit der ich zusammen war, die ihre Tage. Oh, mach doch, wenn's dich nicht stört. Und da sind wir die Asozialen. Die sind die Asozialen. Die stinken wie die Sau. Das kannst du keinem antun. Die stinken untenrum wie die Sau. Mir ficken die auch noch. Ah ja, gut, aber weil sie es wollen. Und dann gehst du in die Dusche, da kommt dir ein Mock hoch, Alter. Uah, da kriegst du volle Brechreiz. Alter Schwede. Die sind doch die verkackten Fotzen, Alter. Ohne Spaß. Und wenn sie schönen Finger in den Arsch gesteckt kriegen, das geilst du doch erstmal am meisten auf. Dann kommst du, dann stößt du immer schön auf den Brocken, weil sie nicht vorher schön scheißen waren. Die billigen Fotzen. Und dann werden sie nass. Nass wie Hund. Alter, ich lieg jetzt hier, das sind normale Gedanken. Und jetzt sagt ihr, er ist wieder der Durchgepeitschte. Es ist aber die Wahrheit, es sind Sachen aus dem Leben. Ich hab schon die Weide gefickt, die lassen sich ja so lang ficken, dann sagt sie, da unten brennt mir gleich alles weg. Beeil dich schon mal. Wie soll's denn da kommen bei so Spastisprüchen? Die wollen noch gefickt werden, dann fickst du und haust du richtig weg. Na jammern sie noch, Alter, das ist doch nicht normal. Ich rech mich grad nicht auf, aber das ist nicht normal. Seid mir nicht böse. Schön die Eier, die Mädchen, schön an die Fotze klatschen, Jungs. Ihr wisst doch, was los ist, Alter. Da werden sie schaffen. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann ejakulieren, schön spritzen, flatsch, flatsch, da kommt die Soße richtig raus. Und da musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein, bam, bam, bam. Das muss schwierig, die musst du ficken, wenn die Leute immer weiter als wollte, die geile Sau. Oder immer weiter, dann wo sie ejakulieren, die Fotzen. Oh, so locker. Die kennen wir alle. Leck mich am Arsch, die blöden Fotzen, Alter, ohne Spaß. Immer das Gleiche. Die eine so, wie das machst, wie das als Mann machst, machst es verkehrt. Fickst du nicht durch, gegen sie fremd. Kennst du von vielen Weibern? Die sagen, ich hab einen Freund, aber der bringt nix im Bett. Das andere alle ist okay, aber zum Ficken holen sie sich dann einen schönen Assi, der schön was auf dem Kasten hat, der die schönen Kitzer leckt und schön durchfickt. Schönes Programm gibt, der sich nicht schämt, der es von allen Seiten nimmt. Und das, darauf stehen sie. Haben sie einen Freund, der im Bett eine Rakete ist, sind sie natürlich nicht zufrieden. Da sagen sie immer, ach, hast du nicht das, machst du nicht das, kannst du nicht mal das tun. Da drehen sie, egal wie das was als Mann, egal wie das was verkehrt. Und deswegen werden in unserer Generation immer mehr Frauen enttäuscht, weil sie abgefuckte Fotzen sind. Abgefuckte, billige, wir können noch so aussehen. Gerade die, wo gut aussehen, Bretter sind. Das sind die, wo sich richtig durchficken lassen, weil sie nicht genug kriegen können. Die ganzen Fotzen, das ist es. Glaub mir das. Und von fetten Fotzen brauchen wir gar nicht zu babbeln. Alter, die kannst du eh eine Pfeife rauchen. Die fräsen sich die Brust an, weil sie keinen haben, der sie richtig durchkriegt. Guck dir sie doch an. Alter, hör mir auf, fang das Thema gar nicht an. Ohne Spaß. Ich räch mich doch wieder auf. Ich krieg ja hohe Blutdruck. Ich räch mich nicht auf. Über solche Fotzen räch mich auf. Ich fixe und fixe und schieb dir eine und die andere. Und wenn, wann ist mal eine bei dir die richtige? Die einfach mal das Maul hält und das macht, was ein Mann sagt. Weil wir haben den Plan, die haben keinen Plan. Deswegen sind sie so unglücklich, die Fotzen. Emanzipation. Guck dir das Abo senden. Ah, ja! Nur am Blenden sind sie die Filme, Fotzen, Alter. Hör mir auf, Alter. Geh mir rein mit den Fotzen, Alter. Ich weiß, was ich tue. Ich fixe, ich fick die Mütter, die geschieden sind, die Kinder haben ich fixe, wie sie es brauchen. Geile Bretter, da sind gute Frauen dabei. Ich hab schon Frauen gefickt, man mehr gefickt, wie ich gepisst hab. Ich hab mehr gefickt, wie ich gepisst hab. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Ich hab schon so gute Frauen gehabt, es waren auch teilweise ein paar kräftige bei. Aber wie gesagt, die haben meist schön dicke Titten, die halten das Maul. Sobald die kräftig sind, halten die das Maul, die sind froh, wenn sie schön durchgefickt werden. Was? So ist es. Genau so ist es, nur so. Ohne Spaß. Ihr wisst, dass so ist. Ihr gebt mir auch alle recht, weil ich sage, ich hab die Courage, das zu sagen, weil die Frauen so abgefuckte, billige, kleine Flitschen sind. Nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen, aber da dauert es halt nur ein bisschen länger. Aber irgendwann lassen sie sich doch aufficken. Die sind so blöd, es ist immer das gleiche Programm. Die sagen dann, den darf ich nicht so schnell, also den lasse ich jetzt nicht drauf. Aber was ist? Und dann hast du sie gefickt und dann geht sie dir wieder am Arsch vorbei. Das ist immer so, wenn sie knackt werden, die Fotzen, da sind alle Frauen sind gleich, ob die gut aussieht oder nicht so gut aussieht. Ob die dicke Titten hat und das. Ein Mann braucht Abwechslung. Der braucht mal dicke Titten, der braucht mal rote Haare, mal schwarze Haare, mal blonde Haare, der braucht Abwechslung. Der braucht definitiv einfach Abwechslung, um sich zu befriedigen. Und die Fotzen kommen damit nicht klar, weil sie nicht spurten. Wenn sie spurten, wenn der Mann sagt, hier, färbt ihr doch mal den Haaren blond, färbst du, macht ihr beim Brass Stranger rein, rasiert ihr doch mal schön der Foot. Oder irgend so ein Scheißdreck, was weiß ich was, die Nägel machen das Lackieren nicht immer der gleiche Scheiß. Oder die gleiche Klamotte, mal ein bisschen flexibel sein. Mal in den Sexshop gegangen, ein bisschen Zeug geholt, was weiß ich was. Nix, es kommt doch nichts rüber. Machen sie einen auf anständig, gehen sie dir, dann sind die so schnell langweilig, das gibt's gar nicht. Und ihr wisst, dass ich recht habe, wenn sie ein bisschen flexibler wären und mal zum Mann stehen würden und nicht immer rumbackern und flirten und das ganze Kinderkram, ja, mehr. All die gleichen werden sie alle ausgenutzt. Die werden alle ausgenutzt. Von mir, so, wenn solange sich kein korrekt verhält, wenn ich bin der liebste und beste Mensch. Aber sobald ich merke, es geht um die Fickerei, da fick ich die richtig weg. Die meisten wollen nur gefickt werden von einem richtigen Kerl. Wenn die dann sehen, ah, der Toni, der hat einen guten Ruf, der ist früher ein Assi gewesen, ah ja. Und da wollen sie natürlich nicht mit ihm zusammen sein. Aber wenn es ums Ficken geht, ach, der Toni, den musst du mal nehmen, der fickt dich richtig durch. Da sind sie natürlich am Start. Ob sie einen Freund haben oder nicht, kommen sie eigentlich vorbei, hab ich hier was gesoffen, die Mutachse, kommen sie vorbei und lassen sich richtig durchficken. Bam, babam, babam, wie viel hab ich schon weggestoßen? Wie viel hab ich weggefickt? Wie viele? Ohne Spaß, ich lüge nicht, meine Jungs wissen Bescheid. Ich hab schon einige gefickt. Und die ganzen Kerle, Alter, natürlich nicht von meinen Freunden, immer, das sind immer andere Leute. Das ist oberstes Gesetz, wird nie vom Freund, einer Ex-Freundin oder einer Freundin gebumst. Aber es gibt so viele andere. Von daher haben wir da gar Probleme. Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Hm. Your son is dead. of an overdose.